Dünndarm und Dickdarm. Im Dünndarm geschieht die eigentliche Verdauung der Nahrung durch Aufspaltung in Einzelbestandteile und durch Assimilation. Auffallend ist die äußere Ähnlichkeit zwischen dem Dünndarm und dem Gehirn. Beide haben auch eine ähnliche Aufgabe und Funktion. Das Gehirn verdaut die Eindrücke auf der nichtstofflichen Ebene, der Dünndarm verdaut die stofflichen Eindrücke. Beschwerden im Dünndarmbereich sollten die Frage aufwerfen, ob man nicht zu viel analysiert, denn das Charakteristische der Dünndarmfunktion ist die Analyse, die Aufspaltung, das ins Detail gehen. Menschen mit Dünndarmbeschwerden neigen meist zu einem Übermaß an Analyse und Kritik. Sie haben an allem etwas auszusetzen. Auch ist der Dünndarm ein guter Indikator für Existenzängste. Im Dünndarm wird die Nahrung verwertet, ausgenutzt. Hinter einer zu starken Betonung des Auswertens und Verwertens steht aber immer Existenzangst. Angst, nicht genug herauszuholen und zu verhungern. Wesentlich seltener können Dünndarmprobleme auch auf das Gegenteil aufmerksam machen, zu wenig Kritikfähigkeit. Dies ist der Fall bei den sogenannten Fettstühlen der Pankreasinsuffizienz. Eines der häufigsten Symptome, das zum Dünndarmbereich gehört, ist der Durchfall. Im Volksmund sagt man, jemand hat Schiss oder auch, der macht sich vor Angst in die Hosen. Schiss haben meint Angst haben. Im Durchfall haben wir einen Hinweis auf eine Angstproblematik. Wenn man Angst hat, nimmt man sich nicht mehr die Zeit, sich mit den Eindrücken analytisch auseinanderzusetzen. Man lässt alle Eindrücke unverdaut hindurchfallen. Es bleibt nichts mehr hängen. Man zieht sich auf ein stilles und einsames Örtchen zurück, wo man den Dingen dann ihren Lauf lassen kann. Dabei verliert man viel Flüssigkeit. Jene Flüssigkeit als Symbol für Flexibilität, die notwendig wäre, um die angstmachende, enge Ich-Grenze zu erweitern und dadurch die Angst zu überwinden. Wir sprachen schon früher davon, dass Angst immer mit Enge und mit Festhalten verbunden ist. Die Therapie der Angst heißt immer loslassen und ausdehnen, flexibel werden und geschehen lassen. Die Therapie bei Durchfall erschöpft sich meist darin, dem Kranken große Mengen Flüssigkeit zuzuführen. Damit bekommt er symbolisch jene Flexibilität, die er benötigt, um seine Grenzen, in denen er die Angst erlebt, zu erweitern. Durchfall, sei er chronisch oder akut, belehrt uns immer darüber, dass wir Angst haben und zu stark festhalten wollen und lehrt uns, loszulassen und laufen zu lassen. Im Dickdarm ist die eigentliche Verdauung bereits beendet. Hier wird dem unverdaulichen Rest der Nahrung lediglich noch das Wasser entzogen. Die verbreitetste Störung, die in diesen Bereich fällt, ist die Verstopfung. Seit Freud deutet die Psychoanalyse den Stuhlgang als einen Akt des Gebens und Schenkens. Dass Kot symbolisch etwas mit Geld zu tun hat, wird jedem schnell bewusst, wenn er an den Ausdruck Geldscheißer denkt. Oder auch an das Märchen, in dem der Goldesel statt Kot goldene Taler scheißt. Auch verbindet der Volksmund das versehentliche Treten in Hundekot mit der Aussicht auf unerwartetes Geld. Diese Hinweise sollten genügen, um jedem auch ohne weitläufige Theorie den symbolischen Zusammenhang zwischen Kot und Geld bzw. Stuhlgang und etwas hergeben deutlich werden zu lassen. Verstopfung ist Ausdruck des Nicht-Hergeben-Wollens, des Festhalten-Wollens und berührt immer den Problemkreis des Geizes. Verstopfung ist in unserer Zeit ein sehr verbreitetes Symptom, an dem die Mehrzahl aller Menschen leidet. Sie zeigt deutlich ein zu starkes Festhalten am Materiellen und die Unfähigkeit, im materiellen Bereich loslassen zu können. Dem Dickdarm kommt jedoch noch eine weitere, wichtige symbolische Bedeutung zu. So wie der Dünndarm dem bewussten analytischen Denken entspricht, so der Dickdarm dem Unbewussten, im buchstäblichen Sinne der Unterwelt. Das Unbewusste ist mythologisch gesehen das Totenreich. Der Dickdarm ist ebenfalls ein Totenreich, denn in ihm befinden sich die Stoffe, die nicht in Leben umgewandelt werden konnten. Er ist der Ort, wo Gärung auftreten kann. Gärung ist ebenfalls ein Fäulnis- und Sterbeprozess. Symbolisiert der Dickdarm das Unbewusste, die Nachtseite im Körper, so entspricht der Kot den Inhalten des Unbewussten. Doch damit erkennen wir deutlich die nächste Bedeutung der Verstopfung. Es ist die Angst, unbewusste Inhalte ans Tageslicht kommen zu lassen. Es ist der Versuch, unbewusste, verdrängte Inhalte bei sich zu behalten. Seelische Eindrücke werden gestaut und man schafft es nicht, wieder von den Eindrücken Abstand zu gewinnen. Der verstopfte Patient kann sie buchstäblich nicht hinter sich lassen. Aus diesem Grund ist es für eine Psychotherapie von großem Nutzen, wenn als erstes eine bestehende Verstopfung wieder in Fluss gebracht wird, damit analog auch die unbewussten Inhalte zum Vorschein kommen. Verstopfung zeigt uns, dass wir Schwierigkeiten mit dem Hergeben und dem Loslassen haben, dass wir sowohl materielle Dinge als auch unbewusste Inhalte festhalten und nicht ans Licht kommen lassen wollen. Colitis ulcerosa nennt sich eine akut beginnende chronifizierende Dickdarmentzündung, die mit Leibschmerzen und blutig-schleimigen Durchfällen einhergeht. Auch hier beweist der Volksmund seine tiefen psychosomatischen Kenntnisse. Wir alle kennen ihn. Den Schleimscheißer. Auch der Begriff Schleimer kommt vor. Ein Schleimscheißer kriecht einem anderen hinten rein, um sich lieb Kind zu machen. Doch dafür muss er seine eigene Persönlichkeit opfern, muss auf sein eigenes persönliches Leben verzichten, um dafür das Leben eines anderen leben zu können. Kriecht man jemandem hinten hinein, so lebt man dort mit ihm in symbiotischer Einheit. Blut und Schleim sind Lebensstoffe, sind uralte Symbole des Lebens. Die Mythen einiger Naturvölker erzählen, wie alles Leben aus dem Schleim sich entwickelte. Blut und Schleim verliert der, der Angst hat, sein eigenes Leben und seine eigene Persönlichkeit zu verwirklichen. Das eigene Leben zu leben verlangt aber eine eigene Position dem anderen gegenüber aufbauen, was allerdings eine gewisse Einsamkeit mit sich bringt, Verlust der Symbiose. Davor hat der Colitis-Patient Angst. Aus Angst schwitzt er Blut und Wasser. Über den Darm. Über den Darm, also das Unbewusste, opfert er die Symbole seines eigenen Lebens. Blut und Schleim. Ihm hilft nur die Erkenntnis, dass jeder Mensch sein eigenes Leben selbst verantwortlich leben muss. Oder er verliert es.